es neben mir. Doch du wendest dich von mir. Blicke treffen sich. Doch Worte werden nicht gesagt. Es ist noch nicht vorüber. So viele Worte nicht gesagt. So viel noch nicht besprochen. So viele Taten nicht getan. Auch nicht um, Blicke treffen sich. Doch die Blicke bleiben stumm. Es ist noch nicht vorüber. So viele Worte nicht gesagt. So viel noch nicht besprochen. So viele Taten nicht getan. Doch die Wut, alles ist ganz kalt. Doch innerlich, da kocht die Wut. Es ist noch nicht vorüber. So viele Worte nicht gesagt. So viele